WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, ihr Lieben, pünktlich, ganz pünktlich sind wir heute da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer ist Danny. Danny ist 23. Hallo, Danny. Ja, hallo. Danny. Um was geht's bei dir? Weswegen hast du angerufen? Also bei mir geht's darum, dass ich, also ich mache Wrestling, wenn der das was sagt. Ja, klar. Und da ist heute im Training ein Kumpel von mir gestorben. Oh. Und zwar nachdem ich ihn, also eine Aktion da verpasst habe. Wann war das? Das war heute 18:30 so circa. Heute? Heute, ja. Heute um 18:30 ist der Kumpel verstorben? Ja. Was genau hast du gemacht da? Also, das ist schwer zu erklären. Ich habe den, also der kam angerannt und dann habe ich den so hochgeschmissen und der hätte so gerade auf dem Bauch so mehr landen müssen, so halt gerade in einer geraden Position. Mhm. Und der ist aber irgendwie nach vorne gekippt und ist genau auf den Kopf gefallen dann. Ich kenne mich mit den Regeln dieses Sports nicht aus. War dieses Hochwerfen, war das eine übliche Aktion? Macht man das so? Ja, ja. Das war ganz, ganz normal. Das hatten wir auch schon öfter gemacht vorher und so. Trainiert man sich, wie man dann runterfällt? Ja, eigentlich schon. Fallschule, ja. Das heißt, er hat einen Fehler gemacht. Ja, ich denke schon, oder ich habe einfach, vielleicht habe ich ihn auch zu viel Schwung gegeben. Die Aktion muss eigentlich immer richtig sitzen, aber das ist irgendwas, ich weiß es nicht. Wie war das denn? Das ist passiert, dein Kollege ist nach unten geknallt und wie ging es dann weiter? Beschreib das mal. Na, der hat sich gar nicht mehr erregt, da war nichts mehr. Und dann ist halt mein Trainer reingekommen, der hat dazugeguckt, weil das war so ein Art Trainingskampf so. Mhm. Und hatte mir so eine, wie nennt man das, ich kenne die Begriffe, so eine Herzmassage, so eine Art gemacht, versucht den irgendwie wieder, aber der hat sich nicht geregt. Ja, und in der Weile haben dann andere schon, waren ja mehrere halt, die damit machen, haben den Krankenwagen und sowas gerufen, der dann kam, und dann haben sie halt den Kopf fixiert und so, Halskrause, alles, was man drum gemacht, und dann, ja. Und im Krankenhaus, wo ich denn hin wollte, konnte ich nicht mehr rein und da haben sie mir gesagt, dass er verstorben ist. Wie lange bist du schon bei diesem Sport? Wie lange war er bei dem Sport? Ich habe mit 14 angefangen und er, also ich bin 23, er war 21 und er hat doppelt erst mit 17 oder sowas, glaube ich. Okay, also seid ihr beide, du auf jeden Fall, aber beide schon relativ erfahren. In diesem... Ja, in diesem sind schon, ja. Kanntest du ihn persönlich gut? Ja, ich habe schon in der Residenz gesagt, also ich kann nicht sagen jetzt, dass es ein bester Freund war, aber es war schon ein Kumpel, mit dem ich auch privat manchmal unterwegs war. Mhm. Jetzt hörte ich gerade raus, wie du es erklärt hast, dass es schon ein Unglück war, aber du dir in gewisser Weise schon Vorwürfe machst, in dem Sinne, dass du ihm vielleicht zu sehr einen Schub nach oben gegeben hast. Ja, richtig, ja, mache ich auch. Das war, wie du schon sagst, es war ein Unfall, klar, aber, aber weil ich halt direkt dran beteiligt war, weil das ja meine Aktion war. Natürlich, natürlich. Es ist ja auch ist wirklich ein ungeheures Unglück. Dann hat man dir gesagt... Abgehauen. Bitte? Aus dem Krankenhaus da abgehauen, weil ich die Eltern gesehen habe. Ich wusste nicht, was ich machen soll, ob ich da gleich hingehen soll oder... Mhm. Hat sich denn niemand vom Verein, zum Beispiel euer Trainer, mit dir jetzt heute Abend in Verbindung gesetzt? Na, der hat vorhin nochmal angerufen, ja. Aber das habe ich, der hat sogar gefragt, ob ich nochmal hinkommen will, ein bisschen reden drüber, aber ich habe gesagt, nee, ich bin dann nach Hause gegangen. Lebst du alleine? Ich bin alleine, ja. Ja. Mit wem hast du denn? Ich bin ja nach Hannover hier gezogen, eigentlich wegen meiner Freundin, aber das hat sich ja auch erledigt, aber das ist ja was anderes. Mit wem hast du denn? Ich bin halt alleine, ja. Ja, mit wem hast du denn heute Abend schon darüber gesprochen? Niemand. Du bist ja auch selbst, außer deiner Regie. Wie ist dir zumute? Ich habe deine Sendung oft geguckt, deswegen habe ich gedacht, rufe ich mal an. Wie ist dir jetzt im Moment zumute, Danny? Ja, sehr schlecht, um ehrlich zu sein. Ja, das glaube ich. Sehr schlecht. Ich mache mir halt tolle Vorwürfe. Obwohl ich denke an die Eltern halt auch und seine Freundin und seine Schwester, die den alle dadurch verloren haben dann. Ja. Gibt es in diesem Sport hin und wieder schwere Unfälle? Ja, das gibt's häufiger, ja. Ja, also dieser Sport... Geht also wirklich von leichte Dinge bis wirklich, wenn mal ein Arm gebrochen ist oder so, sag ich mal, ist das noch okay, aber da sind schon, was ich schon alles gesehen habe, wo einer aufgekommen ist, da ist richtig das Schienbein richtig auseinandergebrochen, da hangen richtig die Hälfte so quer und sowas und Fülle ist halt auch aus dem Kopf, die Dinge. Haben schon ganz viele Gehirnerschütterungen, Schädel-Hirntrauma und so, das ist immer... Ich habe mir das schon gedacht... Nackenbereich ist immer... Ich habe mir das schon gedacht, so in den Medien habe ich das noch nie gesehen, dass es zu einem schweren Unfall gekommen ist, aber es sieht ja schon ziemlich heftig aus. Wieso bist du eigentlich zu diesem Sport gegangen damals? Naja, aber ich hab das im Fernsehen früher immer gesehen, so, wo ich noch jünger war halt. Ja. Und das hat mich einfach von Tag 1 begeistert bis heute noch. Also Danny, dass dir jetzt ganz, ganz schlimm zumute ist, kann ich gut verstehen und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Und jeder würde auch darüber nachdenken, habe ich vielleicht doch einen Fehler gemacht. Auch wenn es ein Unglücksfall war und öfters Dinge vorkommen in diesem Sport, denkt man das natürlich. Deswegen rate ich dir dringend, das Gespräch mit deinem Trainer zum Beispiel zu suchen, dass du einfach dich austauschen kannst darüber. Und ich finde es auch gut, wenn du den Kontakt aufnimmst zu den Eltern von dem Sohn, von deinem Kumpel, von deinem Freund. Das ist das, was ich den ganzen Abend hier auch schon nachdenke. Ja, das finde ich sehr richtig und das muss man machen. Ich kann verstehen, dass du jetzt ein bisschen vielleicht auch wie gelähmt bist und weißt gar nicht, was du tun sollst. Aber das solltest du morgen dann alles mal genau überlegen, wo du dann hingehst und wo du dich meldest. Also auf jeden Fall geh zu deinem Sportverein, rede mit deinem Trainer, mit den zuständigen Leuten, da kann man viel Informationen austauschen. Ja. Und suche den Kontakt zu... Kennst du die Eltern persönlich eigentlich auch? Na, ich sag mal so, nicht jetzt so dolle gut, aber ich habe die auch schon öfter gesehen und gegrüßt und halt. Aber das ist ja das Schwere. Ich weiß, wenn ich da hinkomme, ich weiß ja auch nicht, wie ich anfangen soll, ob ich da überhaupt ein Wort rauskriege. Denn auch wenn du kein Wort rausbekommst, es ist gut, wenn du da bist. Die Eltern machen heute auch die schwersten Stunden ihres Lebens wahrscheinlich durch. Und für sie ist es auch wichtig zu sprechen und dann kannst du das nochmal alles so erzählen, wie es gekommen ist. Du kannst erzählen, wie es dir zumute ist und irgendwie wird sich die Situation schon auflösen. Da musst du keine perfekte Ansprache halten oder so etwas. Ja. Geh einfach hin, das ist schon ein sehr anständiges, menschliches Zeichen, wenn du dann da bist. So, jetzt hast du aber die ganze Nacht noch vor dir. Deswegen möchte ich dir jetzt auch noch anbieten, Gespräche mit meinem Psychologen, mit dem Peter, der dir vielleicht noch ein paar Tipps geben kann für die Nacht, wie du jetzt über die Runden kommst. Ja, gerne. Ja. Gerne, Danny. Dann bitte ich dich aufzulegen. Du wirst von Peter zurückgerufen und du kannst dann morgen alles einleiten und nimmst den Kontakt, wie gerade gesagt, auf. Okay? Das mache ich. Alles klar. Sehr gut, Danny. Dann danke ich dir und mach weiter so, ja? Sehr gerne. Du legst auf und wir melden uns gleich. Ja, alles klar. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Danny. Hier ist Marc. Marc ist 37. Guten Morgen, Marc. Guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo, Marc. Um was geht's bei dir? Ich rufe an von dem Thema von gestern, Feuer. Da habe ich eine traurige und eine schlimme Erfahrung gemacht. Und zwar habe ich im Alter von 14 Jahren mit 6 anderen Schulkameraden sind wir bei uns in dem Ort, wo wir zur Schule gegangen sind, in eine Versteigerungsfabrik reingegangen, die zu dem Zeitpunkt schon ungefähr über 10 Jahre nicht mehr genutzt worden ist. Also da war eine Riesenhalle, wo noch jede Menge Gerümpel drin stand. So, und dann hatte uns ein Kollege, also ein Schulkumpel darauf aufmerksam gemacht, dass man da mal reingehen könnte. Und für einen 14-jährigen Jungen ist halt wie ein Amt zum Beispiel der Zeit. Ja, klar. Gewesen. Ja. Und wir haben uns dann einen Tag nach der Schule verabredet. Wir waren dann auch immer schon beim Sport, auch in der Pause so, waren wir immer sieben Jungs, die zusammengestanden haben. Mhm. So, und da haben wir uns halt verabredet und sind dann da hingegangen und sind dann da reingegangen. Wir sind da auch nicht eingebrochen oder so, da war nichts verschlossen oder irgendwas. Die ganzen Fensterscheiben, die waren halt eingeschlagen. Mhm. So, und da waren wir halt drin und wie gesagt, das war eine Riesenhalle mit 10 Meter Decke, also ein Riesendingen und ich schätze jetzt einfach mal 1000 Quadratmeter. Ja. Ja, und dann haben wir da ein bisschen rumgealbert, rumgespielt, ja, bis wir irgendeiner dann einen Stapel Feuerzeuge gefunden hatte. Mhm. Ja, und dann, was dann 14-jährige Jungen machen, erstmal ein Feuerchen gemacht. In der Halle? Und dann haben in der Halle, genau, mhm. in der Halle und dann haben wir alles, was man so gefunden hat, da reingeworfen. Holzbretter, wir haben da stand ein altes Klavier, da haben wir das Klavier auseinandergehauen und haben das Holz dann von dem Klavier dann da verbrannt. Das heißt, es wurde ein immer größeres Feuer in der Halle. Also so groß muss man sagen, also wir waren da schon verantwortungsvoll, wir wollten nicht, dass die Halle abbrennt, also so dumm waren wir da nicht. Mhm. Und wie gesagt, es war wirklich ein großes Feuer, wenn man im Durchmesser vielleicht, da war 2 Meter ein Durchmesser und die Flammen waren vielleicht auch 2 Meter hoch. Mhm. Ja, und dann haben wir dann Aschenbecher da reingeworfen, die da waren, es waren so Hartplastik oder so Hartgummi-Aschenbecher, die dann auch anfingen zu schmelzen in dem Feuer. Mhm. So, und dann haben wir dann halt weiter da rumgealbert. So, und dann der Kollege, zu dem ich jetzt komme, der ist dann auf die dumme Idee gekommen. Der hatte Lacksprühdosen gefunden und hat die Lacksprühdosen ins Feuer geworfen. Ach du je. Ja. Und dann hat Puff gemacht und er war zu dem Zeitpunkt der Einzige, der unmittelbar am Feuer gestanden hat. Mhm. Und ist halt wirklich eine Explosion gewesen und der konnte sich zwar wegdrehen, aber dann hat er komplett gebrannt. Wir hatten eine Jacke gehabt, das war im Oktober war das gewesen. Mhm. Also war ein bisschen mild draußen, wir hatten eine Jacke angehabt. Und dann fing er an zu brennen. Also der stand lichterloh in Flammen vor euch? Vor uns, genau. Ja. Wir waren ein bisschen weiter weg. Und So, und dann? Was habt ihr denn gemacht? Der Junge stand in Flammen. Alle unter Schock. Und ja, was macht der? Rennt weg. Er rennt weg. Mhm. Also er hat sich nicht auf den Boden geworfen, was man vielleicht auch aus dem Alter her. Mhm. Also jetzt heutzutage wird die mich natürlich auf den Boden wälzen oder wie auch immer. Gut, er rennt weg. Und dann? Was habt ihr gemacht? Ja, ich war dann der Einzige, der dann den hinterhergerannt ist. Ich habe ihn dann zu Boden gerissen, habe ihn glücklicherweise gekriegt und habe ihn dann mit meiner Jacke gelöscht. Mhm. So, aber das hat einige Minuten wirklich gedauert. Also der hat einige Minuten gebrannt. Das heißt, er war schwer verletzt? Schwer verletzt. Der lag danach 6 Monate im Krankenhaus. Also der war bis aufs Fleisch verbrannt. Mhm. Und wo hatte er die Verbrennungen? Der komplette Rücken, also komplett, wirklich der ganze Rücken und der rechte Oberarm komplett, also bis zum Ellenbogen, also wirklich komplett. Er lag so lange im Krankenhaus. 6 Monate, ich glaube 32 OPs hat der gehabt, weil das Problem an der Geschichte, was also auch noch problematisch war, wie ich gerade erzählte, die Aschenbecher, der hatte das Plastik, da war ja geschmolzen, das Plastik ist im Fleisch reingebrannt. Und wir hatten, ja, und das Einzige, was wir Kumpels, sag ich mal, wir hatten alle ein bisschen gelbe und rote Haare, weil wir Plastikstücke in der Haare und auf der Kleidung hatten. Das ist das Einzige, was also den anderen ist gar nichts passiert. Ist der Junge wieder gesund geworden? Gesund geworden, ja. Wie gesagt, das war 1991, hat sich dann aber 1999 auf die Brücke gestellt und ist vom fahrenden Zug gesprungen. Siehst du da einen Zusammenhang? Ja, das war der Zusammenhang leider, weil der hatte immer so große Schmerzen, dass keine normalen Medikamente haben denen geholfen. Also der hat sogar Morphium bekommen. Der also war auch, wie gesagt, das war damals in der 8. Klasse. Der hat die Schule auch nicht weiterhin besucht, weil das erstmal so lange gedauert hatte, wie er im Krankenhaus lag. Dann die Reha, ich glaube, das war über 2 Jahre hat das Ganze gedauert, bis der aus Krankenhäusern und medizinisch versorgt werden musste. Das war insgesamt, glaube ich, über 2 Jahre das gedauert. Nur hast du in der Situation, obwohl du auch noch sehr jung warst, hast du das Richtige gemacht. Du bist hinter ihm hergelaufen, hast ihm wahrscheinlich vielleicht sogar da das Leben gerettet. Also das Leben habe ich definitiv gerettet, weil der wäre komplett verbrannt. Also wie haben sich denn dann hinterher die anderen Jungs geäußert? Ich meine, 14 ist ja nun auch schon ein Alter, wo man irgendwie ein gewisses Verantwortungsbewusstsein haben sollte. Wie haben die sich denn geäußert? Ja, die waren natürlich dann alle hilfsbereit. Wo ich ihn dann hatte, sind sie natürlich alle gekommen und, mhm. und die ersten sind dann losgerannt da draußen auf der Straße und haben dann Passanten dann, und das war damals, da war mit Handy und so, gab es ja nicht 91. Mhm. Oder sehr wenig, ich kann mich gar nicht dran erinnern, ob es noch so ein 21 von Handys gab. War aber der Glückliche im Nachhinein war so, der Knall, also die Explosion, war so laut, dass wir gar kein mehr holen mussten, weil die Polizei, die kam schon. Ich denke mal, dass irgendwelche Anwohner da die Polizei gerufen haben. Die Polizei war auch relativ schnell da. Hast du denn nachdem der Junge dann aus der Reha wieder rauskam, noch später Kontakt mit ihm gehabt? Ich hatte immer mit dem Kontakt gehabt, mal über Jahre. Mhm. Und der ist dann wirklich aufgrund, wie gesagt, dem haben die Medikamente nicht geholfen. Mhm. Und dann ist er in das Drogenmilieu abgerutscht. Der hat dann damals zu dem Zeitpunkt Autoradios geklaut und all so eine Geschichten. Mhm. Man hat den immer auch mal versucht, wieder auf den geraden Weg zu rücken. Aber das haben wir nicht geschafft. Mhm. Ne? Und auch die Eltern, die hatten da keine Chance gehabt. Was für eine traurige Geschichte. Ja, weil das fing an mit dem erst mit also ich kenne mich jetzt nicht wirklich mit Drogen aus, hier mit Gras rauchen oder was man da so raucht. Mhm. Damit fing an, oder erst fing es an mit dieses Sprühpflaster. Sprühpflaster auf dem Pullover, Ärmel sprühen und dann inhalieren. Also ein bisschen damit fing es an, dann mit Rauchen, dann bis er dann wirklich gespritzt hatte. Mhm. Der war dann 2-3 Mal war der auf jeden Fall auf Entzug. Was, Marc, was hat diese Geschichte, jetzt auch dieses Erlebnis mit dem Feuer, was hat das mit dir gemacht, mit deinem Leben, mit deiner Einstellung? Also auf jeden Fall mit solchen Geschichten definitiv verantwortungsbewusster. Also ich werde die Geschichte auch irgendwann mal meinem Sohn erzählen, der jetzt noch nicht in dem Alter ist, wo ich das machen muss. Die Geschichte werde ich ihm auf jeden Fall erzählen und dann in der Hoffnung, Jungs machen immer mal ein bisschen Quatsch, aber da ist ja wirklich das Sprichwort, mit Feuer spielt man nicht. Ja. Also das hat er wirklich gegriffen, das Sprichwort. Und Was war denn? Nicht rückgängig machen, wie gesagt, wir wollten die Halle nicht abfackeln oder so. Wir haben im Jugendlichen leicht. Es hätte dich auch treffen können. Das ist ja ein. Ja, das hätte uns alle treffen können. Genau, wir waren die ersten, also wie gesagt, das Feuer brannte vielleicht eine halbe Stunde bis zu dem Unglück. Und ich sag mal, die ersten 28 Minuten haben wir mit 7 Mann drumherum gestanden und haben ab und zu jeder mal was reingeworfen, eine Kleinigkeit. Wir hatten, wie gesagt, aufgepasst, dass das nicht so gut, wir wollten ja auch kein Theater. Okay, Marc, das war dann nochmal ein Rückgriff auf unsere Sendung gestern, auf das Thema Feuer. Ja, genau. Danke dir für deinen Anruf und gib die Geschichte an deinen Sohn weiter. Auf jeden Fall. Das ist schon das Richtige, was du machen kannst. Alles Gute wünsche ich dir. Kann ich dann noch ein Autogramm haben? Sehr gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Wunderbar, die tschüss. Sendung ist super. Ja, tschüss. Dankeschön, Marc. Ciao. Tschüss. 0800-220-5050, so erreicht ihr uns oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Nathalie. Nathalie ist 22. Guten Morgen, Nathalie. Hallo, guten Morgen. Morgen, Nathalie. Mein Thema ist, dass meine Mutter, seit ich klein bin, beziehungsweise bevor schon alkoholkrank ist und am Dienstag ein schlimmer Vorfall passiert ist, dass ich dich anrufen musste, dass ich mit jemandem drüber reden muss. Was ist passiert? Sie hat wieder getrunken und ein bisschen mehr und ist die Badewanne hineingestürzt und hat sich den Kopf ein bisschen aufgeschlagen. Mhm. Und für mich war das ein großer Schock, weil ich kenne sie halt so, seit ich klein bin und ja. Das hätte auch sein können, wenn sie alleine gewesen wäre, dass sie ertrinkt in der Badewanne, wenn sie betrunken, wenn sie betrunken. Nee, die war leer. Also ach, die war leer. Sie ist da ausgerutscht im Badezimmer, tut mir leid. Und ist sie jetzt im Krankenhaus? Nee, da ist nichts passiert. Mein Vater hat sich um sie gekümmert und das ist jetzt alles gut, aber... Also ihr seid eine Familie, gibt's Vater, Mutter und dich und gibt's noch Geschwister? Nee, nur wir drei. Und du bist quasi mit dem Alkoholismus deiner Mutter aufgewachsen? Ja, seit ich klein bin. Du kennst sie gar nicht gesund oder ohne Alkohol? Nee, also zweimal die Woche, es ist weniger geworden, aber zweimal die Woche ist ein Muss. Was heißt zweimal die Woche ist ein Muss? Wie ist sie dann, wenn sie zweimal in der Woche trinkt? Anders. Ich gehe in mein Zimmer und rede dann nicht mit ihr. Mein Vater auch. Wir verschanzen uns und überall ist Bier, wenn ich überall, also sie trinkt hauptsächlich Bier und überall, wo ich reingucke in Schränke, ist alles versteckt und ich kriege Ärger, wenn ich aus Versehen was sehe oder was rausnehmen will. Dann kriegst du Ärger mit ihr? Ja, weil ich sie erwische. So, also so. Was heißt Ärger? Schimpft sie dich dann aus, wenn du das thematisierst, oder? Ja, genau. Wir dürfen das nicht thematisieren. Sie thematisiert ihren Alkoholismus auch nicht? Nee. Nie? Das ist normal. Wenn sie zweimal in der Woche hat sie einen Alkoholexzess und die anderen Tage ist sie Ohne Alkohol? Ja, genau. Und auch in diesen alkoholfreien Zeiten spricht sie nicht über ihre Krankheit? Nee. Sieht sie das denn als Krankheit? Ich glaube nicht. Wir haben halt darüber geredet gestern, weil das halt ein schlimmer Vorfall war. Und wir meinten halt, du bist krank. Da meinte sie, ja, schon. Und wir meinten, es gibt kein Schon. Es gibt Ja oder Nein. Mhm. Und wir meinten, wir können ihr auch nicht mehr helfen. Ich als kleines Mädchen habe sie angefleht und auf dem Boden saß ich da und habe sie angeschrien mit Tränen in den Augen, dass sie aufhören soll. Und das hat ihr nicht geholfen. Deswegen kann ich ihr als Frau jetzt auch nicht mehr helfen. Mhm. Wie schlimm war sie am Kopf verletzt? Nicht so schlimm. Es ist halt eher der Schock gewesen, so wie das aussah. So dieser betrunkene Mensch und dann... Mhm. Ich hatte einfach Angst, dass ihr was passieren könnte, weil davor war... Mich wundert das natürlich, wenn sie so lange schon trinkt, dass nicht schon öfter dergleichen vorgefallen ist. Ja, also früher ist sie öfter gestürzt, aber da hat mein Vater ihr geholfen. Wie war sie denn dir gegenüber, als du klein warst, wenn sie betrunken war? Das weiß ich, ich glaube, ich blende das aus, aber ja, also so albern und keine Ahnung, manchmal ist sie dann eingeschlafen. Also nicht aggressiv? Nee, das auf gar keinen Fall. Mich wundert es sehr, wir reden jetzt über einen Zeitraum von 20 Jahren, du bist jetzt 22, dass dein Vater das so lange mitmacht. Er ist mir zuliebe hier geblieben, damit ich eine Familie, also es ist doch alles wunderbar, nur... Naja, es ist nicht alles wunderbar. Nee, das ist nicht alles wunderbar. Das kann man nicht von den anderen Sachen trennen. Nee. Das ist ein ganz kolossales Problem. Nur haben wir sie halt angesprochen drauf und ich weiß nicht, was für eine Lösung sie jetzt sich aussucht. Ich meine, es gibt 4 Optionen, Psychologe, Entzug oder sonst was, aber was sie aussucht, sie meinten, sie muss ja selber sich eingestehen, dass sie was machen will. Sie muss das selber eingestehen, ja. Ja. Die Frage ist jetzt, was ihr macht. Wie werdet ihr euch verhalten? Wie wirst du dich verhalten und dein Vater? Was habt ihr vor? Ich versuche die ganze Zeit, also sie war halt so distanziert gestern und heute und dann war ich halt immer so, habe ich versucht, mich ein bisschen mit ihr wieder warm zu werden, aber... Mhm. Du lebst noch in der Wohnung? Oder ja, genau, Haus? Mhm. Ja. Noch für länger geplant? Bestimmt noch ein Jahr. Ich studiere noch und deswegen... Ja. Ja. Naja, ich frag's mit einem Hintergrund. Ich frag's mit dem Hintergrund, nämlich mit der Möglichkeit der Androhung, dass ihr sie beide verlasst. Ja. Ich halte diese Androhung für gut. Mhm. Damit sie wach wird. Und wenn man das androht, muss man das dann auch machen. Aber nochmal auf deinen Vater zurückzukommen. Ja. Der wollte eine heile Familie erhalten. Ja. Ob das nun die richtige Entscheidung war, lassen wir mal dahingestellt sein. Aber nun ist es eh geschehen. Hat er sie nie mal richtig angesprochen? Alles. Er hat alles weggeschüttet. Er hat sie angefleht. Alles. Aber es hat nichts geholfen. Die haben mal geredet. Dann wurde nur gefragt, wann sie denn trinken dürfe. Sie war noch nie in einer Klinik? Nee, noch nie. Nie bei einem Therapeuten? Nein. Es gibt nur eine Lösung, Klinik, Therapeut. Ich weiß. Entzug, nur das. Geht sie arbeiten noch? Ja, da hat sie Glück, mein Vater hat eine Firma und dann arbeitet sie da. Ach so, das heißt, da ist es auch noch alles verwickelt ineinander. Ja. Wenn dein Vater sagt, tschüss, dann muss sie auch aus ihrer Arbeit raus. Ja. Ja, aber das wäre auch das Richtige. Das muss er ihr androhen. Aber soll man da nachhaken oder soll man lieber den Menschen in Ruhe lassen dann? Also, ich finde, dass man bei Alkoholikern eine klare Ansage machen muss. Ja. Das bestätigen ja hunderte von Zuschauern aus der Sendung. Und dann muss man konsequent sein. Ja. Mit der stillen Hoffnung, dass der Alkoholiker wach wird. Das ist halt so schrecklich schwer, weil ich alles liebe und ich habe einfach nur Angst, dass sie sich irgendwann umbringt und sich einfach nur irgendwann auf den Boden legt und ja. Ich weiß nicht, warum sie uns das auch antut, wenn sie uns so über alles liebt. Naja, sie ist krank. Ja. Sie macht es ja nicht bewusst, um euch zu schaden. Ja, sie meinte auch, sie würde am liebsten weggehen von uns, weil sie weiß, dass sie uns wehtut. Aber weißt du, wenn sie das sagt, das klingt ja schon wieder theatralisch. Ja. Da kriegt die schon wieder eine Wut. dann würde ich ihr sagen, in den Tagen, wo sie nüchtern ist, verdammt mal, du musst nicht weggehen, weil du uns wehtust, ja, und so ein Quatsch. Geh in die Klinik, da tust du dir gut und du tust uns gut. Ja. Und wir bleiben als Familie zusammen. Ja. So wäre die richtige Verhaltensweise. Versuche es mit Härte, Nathalie. Versuch auch deinen Vater damit mehr einzubinden. Er hat, ich glaube, dass er viel zu weich in all den Jahren ihr gegenüber war. Das wiederum hat die gelernt. Und ja, sie hat uns hier sozusagen erzogen, nicht zu fragen, nicht zu sagen. Genau. Das war normal. Im Prinzip hat die euch komplett in der Hand. Ja. Und ihr seid, wie man das immer so schön sagt, in so eine Co-Abhängigkeit geraten von ihrem Alkoholismus. Ja. Und das müsst ihr aufbrechen. Und das geht nur mit Gewalt und mit Schmerzen auch für euch alle. Ja. Ich werde dir jetzt gerne noch über meinen Psychologen noch ein paar Adressen an die Hand geben von anonymen Alkoholikern, von Angehörigen von Alkoholikern und so weiter. Ja. Da kannst du dich dann auch mal ein bisschen mit anderen schlau machen und besprechen. Gerne. Je mehr Informationen und je mehr Austausch du hast, desto besser für dich. Dankeschön, ja. Sehr gerne, Nathalie. Dann bitte ich dich aufzulegen und der Peter ruft dich gleich an. Oh, ist ein bisschen, ja, okay. Was? Ich wollte nur sagen, dass es so spät ist. Soll er nicht anrufen jetzt? Nee, es ist so spät, weil meine Eltern schon schlafen. Achso, wann können wir dich morgen um 12 nochmal anrufen? Ja, das ist okay. Super. Dann ist das vereinbart, morgen um 12 rufen wir dich an. Danke. Also Mitternacht, nicht mittags um 12. Ja, ja, klar. Mitternacht. Danke. Nathalie, dann bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, habt ihr heute auch die Abstimmung in der Duma in Moskau gesehen? Die Duma hat entschieden, dass die Krim nun angeschlossen wird an Russland. Es haben alle zugestimmt, nur ein Abgeordneter hat dagegen gestimmt. Dieser Abgeordnete wird jetzt sein Mandat verlieren. So weit zur Demokratie in Russland. Das ist schon eine sehr schlimme Entwicklung, was wir da gerade beobachten können. Gordon ist hier, Gordon ist 25, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Gordon. Hallo. Also erstmal muss ich direkt sagen, ich hatte erstmal gar nicht mit dem Anruf gerechnet. Mhm. Jetzt muss ich mich erstmal aus dem Haus rausschleichen, weil meine Frau hat heute frei. Deine Frau hat heute frei? Ja, da rufen sie auch noch an, ne? Und jetzt muss ich mich rausschleichen, hat sie halt nicht mitbekommen. Ach so, das ist ein geheimes Telefonat sozusagen. Ja, so sieht's aus. Ich gucke ja auch kein WDR zum Glück, ne? Schade. Ja. Bitte? Egal, um was geht's? Ja. Also es geht darum, ich gehe jetzt seit einem Jahr im Zwingerclub mit einem Bekannten. Du? Und ich weiß, ja, ich. Ja. Mit einem Bekannten zusammen. Der ist jetzt nicht nur ein Zwingerclub für Paare, sondern auch für einzelne Personen. Mhm. Und so langsam kommen da einige Probleme auf, weil ich habe erstens ein schlechtes Gewissen. Deine Frau weiß von nichts? Die weiß ja gar nichts von. Mhm. Wie lange bist du mit deiner Frau schon zusammen? Also seit ungefähr 3 Jahren jetzt und die weiß ja gar nichts. Weil ist auch noch nie irgendwie so was passiert. Ne? Das ist jetzt, wie gesagt, diese Sache. Und jetzt weiß ich, was ich machen soll. Du gehst in den Swingerclub nicht nur, um zu gucken, sondern da geht doch die Post ab. Da geht die Post ab. Mhm. Warum? Das ist dann immer eine fette Party, ne? Warum gehst du in den Swingerclub? Ja, weiß ich nicht. Aber ich bin mal damals mit dem Thomas, also mit meinem Bekannter, war damals nicht einfach mal auf Spaß mitgefahren und einfach nur aus Neugier. Und jetzt bin ich darauf irgendwie hingeblieben, kann man so sagen. Warum hast du deine Frau nicht mitgenommen? Ja, weil sowas bei uns noch nie Thema war und sie selber sagt auch immer, wenn wir uns mal darüber unterhalten, da will sie nichts mit zu tun haben und so. Also man hört das schon raus, was dann eigentlich. Ach, du hast schon mal vorgefühlt. Vorgefühlt, richtig, ja. Aber keine Chance. Wie ist denn eure Sexualität? Ja, super, ganz gut. Nur wie gesagt, ne, ich bin aus Spaß einfach mal mitgefahren damals und hab da irgendwie so einen Reiz gefunden dran. Nur ich möchte jetzt auch nicht da irgendwie länger mit der Lüge leben oder also mit diesem Geheimnis leben. Kann ich gut verstehen. Ja. Du lebst ja schon immerhin ein Jahr. Bist du ihr fremd gegangen im Swingerclub. Ja. Deine Frau fällt aus allen Wolken, wenn die das erfährt. Da denke ich auch mal. Was glaubst du, was die sagen würde, wenn die jetzt zufällig doch zuhören würde und das jetzt hören würde? Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Kann ich nicht sagen. Ende der Ehe? Ne, wir sind nicht verheiratet. Achso, ich dachte, achso, na okay, egal. Ne. Also Ende der Beziehung? Könnte passieren. Nur wissen ja auch schon so einige, weil mein Kollege, der Thomas, der hat ja auch so ein auffälliges Auto Und es haben uns schon auch schon einige Leute darauf angesprochen. Ja, was macht das wieder ein Auto denn da und alles, ne? Mhm. Also ist auch schon fast so weit, dass es vielleicht raufkommen könnte. Aber ich verstehe dich nicht, dass du das alles riskierst, wenn du eine gute Beziehung zu deiner Freundin hast und sogar guten Sex. Warum riskiert man das? Um noch eine Schippe draufzulegen mit der Geilheit? Ja. Eigentlich schon. Ja. Ist doch irre. Ja, ist echt irre. Ja, man, Sachen macht man manchmal, ne? Da gibt's ja jetzt nur eine einzige Lösung, Gordon. Die wäre? Na, das sofort zu unterbinden, aufzuhören. Wenn du Bock aufs Swingerclub hast, dann trenn dich von deiner Freundin und dann kannst du in jeden Abend in den Swingerclub gehen. Ja. Und dann ist es eine Frage der Wahrhaftigkeit, ob du ihr das beichtest. Ja, das ist das größte Problem. Ich möchte jetzt auch nicht mehr länger rumlügen, also ja. oder kartuschen. Ne? So. Das ist erstmal das größte Problem, was ich habe. Dann mach ganz klar Schiff und leg alles auf den Tisch. Und dann muss man sehen, was daraus wird. Ob sie es dir vergibt, ob es einen Neuanfang gibt oder ob es das dann war mit euch beiden. Ich weiß es nicht. Ich kann sie nicht einschätzen, wie streng sie ist. Und wie verletzt. Ja, schon streng, ne? Spiel mir das Spiel mal andersrum. Wie würdest du reagieren, wenn sie dir das beichten würde? Hier, Gordon, ich bin ein Jahr im Singer-Club. Oh ja, dann würde ich, dann würde ich direkt, glaube ich, meine Sachen packen und verschwinden. Schützt du dich denn im Club? Ja, komisch, bitte? Schützt du dich richtig im Club? Ja, sicher, klar. Naja, Fragen kann man nicht. Man hört alles Mögliche. Ja, klar. Da hast du dich aber schön reingeritten. Da habe ich mich echt reingeritten, ne? Mhm. Zieh die Notbremse. Einmal aus Anständigkeit natürlich deiner Freundin gegenüber, aber auch für dein eigenes Selbstwertgefühl, dein Selbstbild. Man fühlt sich ja immer am besten, wenn man den Eindruck von sich selbst hat, dass man sich ordentlich verhält. Ne? Ja. So. Also ist es keine schlechte Idee, dann diesbezüglich sich dann auch so zu verhalten. Damit man Selbstachtung hat. Hm. Gordon, ich kann dir gar nicht mehr sagen, als dass du... Ja, habe ich schon gedacht. Ja, ich kann dir... Ja. Ich könnte dir sagen, ach Gordon, finde ich ja cool. Du bist eine richtige coole Sau. mach das mal ruhig weiter so, noch ein Jahr. Die wird schon nichts mitkriegen. Hau da richtig einen raus im Swingerclub. Das hast du nicht erwartet, dass ich das zu dir sage. Nee, das ist schon klar. Nur, da weiß ja auch bis jetzt auch echt keiner. Nur halt mein Kollege auf. Und einige Leute, die ja. das halt schon so gesehen haben. Mensch, wenn du das mit dem Auto erzählst, da musst du nur... Ja, ja. Das, und wie stehst du dann da, wenn das so dann rauskommt? Ja, noch schlimmer. Ne? Noch viel schlimmer, als wenn du von dir noch aus wenn ne? du von dir aus sagst, so und so ist es. Mhm. Alles ist gesagt. Alles ist gesagt. Gordon, du musst handeln. Ich werde handeln und werde dir das sagen. Sehr gut. Dann wünsche ich viel Glück und gutes Gelingen. Dankeschön. Dürfte ich ein Autogramm haben? Gerne, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Ja, alles klar, tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. Tschüss. Alvin. Alvin ist, Moment. Hier. Hallo? Ja, Alvin, 44, guten Morgen. Jo, alles klar, Nomian. Ja. Und zwar, bei mir geht's um Drogen. Und zwar, kannst du denn angefangen in Essen, da komme ich eigentlich her. Und ich bin, es ist mit der Technik alles in Ordnung. So. Moment, du musst ein bisschen deutlicher reden, ich verstehe kein Wort. Alles in Ordnung, ja. Nochmal, ganz von neuem. Ich verstehe kein Wort. Also. Hallo? Wegen Ton? Nee. Ist es in Ordnung? Nee, wir müssen das nochmal neu anwählen. Ich versuche mal. Hallo? Ja. Ist jetzt in Ordnung mit dem Ton? Ein bisschen besser. Ja, ich habe den Lautsprecher jetzt ausgemacht. Das ist sehr schlau. Also, okay. Nochmal von vorne. Es geht um Drogen, soweit war ich noch mitbekommen. Ja, genau, um Drogen. Und zwar bin ich in Bonn, weil ich Therapie gemacht habe in Bonn. Mhm. Und das hat sich, also ich nehme seitdem ich 17 bin Drogen. Welche und, Drogen? Ja, Heroin, ne? Mhm. Und Kokain. Und du bist jetzt immer noch in der Therapie? Nee, Therapie habe ich abgeschlossen. Ja. Auch erfolgreich, also das heißt erfolgreich. Abgeschlossen zumindest, die dritte. Ja. Und eine habe ich mal 2005, die habe ich abgebrochen. Also 4 Therapien, 3 durchgestanden und ne. Seit wann ist jetzt die letzte zu Ende? April letzten Jahres ist sie zu Ende. Adaption. Okay. Ein Jahr. In Bonn war das. Und zwar, jetzt hat sich das wieder summiert. Also ich bin noch richtiger geworden als vorher. Das hat sich gesteigert wieder, du bist wieder drauf. Ja, ich bin wieder drauf. Und auch im Moment, ne? Ja, ja, klar. Deswegen aber redest du auch so komisch, das merke ich schon. Ja, ja, klar. Du bist voll auf Koks, ne? Ich bin ziemlich nervös, aber ich habe zum ersten Mal jetzt auch live so ja, im Video, beziehungsweise im Fernsehen zu hören bin. Also das ist für mich jetzt, ich bin noch wichtiger geworden als vorher, das hat sich gesteigert. Und ich, ne, ich weiß nicht, was in mir... Was nimmst du das? Langsam. Was ja. nimmst du im Moment? Ja, ich nehme im Moment so 1 Gramm am Tag. Was? Heroin? Ja, genau. Kokain auch dazu noch? Nee, Kokain nicht zum Glück. Das hatte ich vorher, das habe ich ein bisschen abgestellt. Ne? Warum hast du wieder damit angefangen? Das ist ja einfach die Gewohnheit. Ne? Das alte, ich habe nichts anderes. Ne? Ich habe kein Hobby so in dem Sinne. Das ist für mich wie andere der Schrebergarten oder ja, okay. Du sagst, du hast nichts anderes. Das heißt, du hast doch keinen Beruf. Nee, Beruf habe ich auch nicht. Von was lebst du denn? Ich lebe von Arbeitslosengeld 2. Ne? Und wie finanzierst du deine Drogen? Ja, durch Beschaffung. Ja. Das heißt? Ich muss dafür halt beschaffen gehen. Also ne, den einen anderen Trick. Was heißt das konkret? Im konkreten Fall muss ich da mal irgendwie gucken, dass ich... irgendwie an Geld kommen halt auf illegale Weise. Das heißt, dass ich halt zum Beispiel jetzt Schnaps klauen gehe, ne, oder was anderes, oder Kaffee. Also du sitzt schon richtig gut wieder in der Gosse. Ja, ich habe 5 Jahre Knast auch abgemacht. Ne, das ist für mich wie einer, der auf den Mount Everest steigen will, ne, und da jetzt 5 Mal schon war und dann nie hochkommt. Also das ist für mich. Bist du diesen Kreislauf nicht leid mittlerweile? Drogenabhängig? Ja, Knasttherapie. Hast du nicht Bock mal auf ein gutes und entspanntes Leben? Ja, genau, das ist es ja, ne? Und bei mir jetzt irgendwie, ich will das auch, das heißt, ich will das schaffen, also ich bin auch überzeugt davon, dass ich das schaffen kann, weil ich habe auch Leute kennengelernt, die das geschafft haben, ne? Mhm. Nur denke ich, der erste Schritt, das wollte ich, also ich rufe auch an für Jüngere, ne? Dass die so ein bisschen auch so die Realitäten einschätzen können, ne? Das ist umso später, umso schwieriger. Also natürlich. In welchem Alter hast du angefangen? Mit 17 habe ich angefangen, mit 14 zu kiffen, mit 13, 14 angefangen zu kiffen, dann mit 17 jetzt mit ihm, ne? Auf jeden Fall denke ich mal, ne, wenn man das einmal geschafft hat, so ein Jahr lang, ne, dann clean ist, dann habe ich schon mal geschafft. Ne? Ich habe schon mal 1,5 Jahre geschafft. Du bist letzten April rausgekommen aus der Klinik? Ja, genau. Wie viele Monate hast du es dann geschafft danach? Ach, danach habe ich es, also ohne harte Drogen, 1-2 Monate nur. Das ist auch nicht doll. Nee, aber vorher die Zeit, also bevor ich die Therapie angefangen habe, war ich in Knastentherapievorbereitung, da war ich 1,5 Jahre clean. Also Alvin, was wollen wir reden? Wir können nur reden, dass du nochmal einen Versuch machst. Mehr gibt es gar nicht zu besprechen. Also, du glaubst auch nicht, dass so eine Ersatzdroge hätte auch keinen Zweck bei mir wahrscheinlich, ne? Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin ja immer eher der Freund, der den harten Weg geht, ganz raus aus allem, aber das kann ich nicht beurteilen. Da müsstest du dich von deinem Drogenberater richtig fachkundig beraten lassen. Aber du musst es tun, wenn du nicht gänzlich noch weiter absinken willst in den Sumpf, und du kennst Sumpf und Gosse, das kennst du. Gut. Ja, muss ich auch sagen, in der Therapie habe ich im Praktikum auch gearbeitet, mit Tieren, mit Pferden, ne? Und das hat mir so einen Spaß gemacht. Ja, siehst du, da hast du doch was, wohin du arbeiten kannst. Ja, man muss immer gucken, ne? So, genau. So einen Blick haben und dann wirklich durchstarten. Ne? Das, genau. Also mit Tieren oder mit Pferden sowas, das würde dir schon gut gefallen. Ja, ne? Ja. Die Charakterstärke von so einem Tier, ne? Das ist ja unwahrscheinlich, wie so ein Pferd, wie stark, wie charakterstark so ein Tier sein. Da kannst du dir eine dicke Scheibe von abschneiden, von dem Pferd. Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. So, Alvin. Jetzt rufen wir dich nochmal an. Das wollte ich sagen, ne? dass ich da wegen Knast auch, ich hatte Gerichtstermine hinter mir, ne? Da muss ich denen ja was sagen. Also ich muss da wirklich jetzt Power geben, ne? Und zeigen, dass ich da den Hebel umschalte. Ne? Okay, so. Wir sind uns einig, was passieren muss. Ja. Wir werden dich jetzt nochmal anrufen. Vielleicht können wir dir noch was ganz Konkretes an die Hand geben. Das würde mich freuen. Ja. Und dann wünsche ich dir Glück und Kraft und vor allen Dingen Durchhaltevermögen für das, was vor dir liegt. Ja. Und tu es und mach es auch. Ja, ja. Danke, Julian. Ne? Alvin, du legst auf, wir melden uns wieder. Ich wünsche dir viel Glück, ne? Überlande. Dankeschön, wünsche ich ja auch. Tschüss. Jo, danke. Ein Uhr 40. Hier ist Marc. Marc ist 19. Guten Morgen, Marc. Hallo, Domian. Moin. Hallo, Marc. Ja, Domian, ich habe dich noch nie gesprochen, ehrlich gesagt. Ja, ich dich auch nicht. Ja, ich habe dich öfters mal jetzt bei 1Live und bei WDR. Ich komme eigentlich aus Schleswig-Holstein, deswegen finde ich deine Radiosendung nicht. Also ich habe die jetzt öfters mal bei WDR gesehen. Ja. Und ja, wollte mit Kea gerne über was reden. Sehr gerne, legen wir mal los. Ja, also als ich klein war, ich bin dann schon mit 7 ins Heim gekommen, habe ich meinen Vater sexuell missbraucht. Wie alt warst du da? Also ich war, also ab 5 ging's los, bis 7 Jahre. Mhm. Das fing an, als ich in der Badewanne war zum Beispiel. Da ist er dann reingekommen, wenn meine Mutter nicht da war. Und ja, hat mich da am Geschlechtsteil berührt, kann man sagen. Mhm. Also ich war ja sehr klein und wusste nicht, was er da so macht. Mhm. Ne? So, die andere Geschichte war, dass ich mal, dass ich geschlafen habe. Da kam er rein und hat mich gefragt, weißt du, was Blasen ist? Das hat er dich als Kind gefragt? Ja, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Und dann habe ich gesagt, nein. Und dann hat er gesagt, soll ich dir mal zeigen, wie das geht? Und dann hat er das auch gemacht. Musstest du das bei ihm auch machen? Nee, das zum Glück nicht, ne. Hat er dich irgendwann vergewaltigt? Ja, es gab mal sowas, aber nicht so, so schlimm, wie es sich anhört. Er hat, als ich geschlafen hatte, hat er sich zu mir gelegt, hat sich ausgezogen, hat sich an mich ran, ja, gemacht. Also, das war, diese Übergriffe fanden jetzt statt im Alter zwischen 5 und 7, sagst du. Genau. Wie kam es, dass es dann aufhörte, als du 7 warst? Ja, also ich bin ja schon mit 7 ins Heim gekommen, auch deswegen. Also eine Haushälterin, die hatte das mal mitgekriegt, denn. Eine Haushälterin, das heißt, du kommst aus recht gutem Hause? Ja, früher ja schon, aber jetzt nicht mehr. Naja gut, aber damals. Genau, ja, eine Haushälterin hat es mitbekommen. Die hat es dann wem gesagt? Also sie ist auf jeden Fall erstmal zum Jugendamt gegangen, weil die meine Mutter war ja auch, kann man sagen, psychisch krank. Sie hat viel getrunken. Mhm. Und ich habe es ihr auch erzählt, was er gemacht hat. Sie hat mir überhaupt gar nichts geglaubt. Eigentlich hat mir überhaupt keiner geglaubt, dass was passiert ist. Außer der Haushälterin. Genau. Aber die eines Tages, ich war auf dem Spielplatz und dann hat mein Vater mich dann am Arsch angefasst, hat da rumgemacht und hat gesagt, was soll der Scheiß? Und dann hat er gesagt, ich darf doch meinen Sohn mal streicheln. Mhm. Ne? Und so kam das ins Rollen. Genau, also ja, da hat sie erstmal Verdacht geschöpft. Mhm. Hast du dich ihr denn dann später auch noch anvertraut? Ja, das ist das ja. Genau, dann sind wir ja auch gemeinsam zum Jugendamt gegangen, ja, hatten verstehe. Das erzählt. Und daraufhin kamst du dann auch weg von der Familie. Genau, deswegen, ja. Mhm. Und bis dann, bis zu deinem Erwachsensein im Heim aufgewachsen? Ja. Bis ich 18 war, war ich in verschiedenen Heimen Schleswig-Holstein. Mhm. Gab es noch irgendwann noch Kontakt zu den Eltern? Also zu meiner Mutter habe ich sehr, sehr wenig Kontakt, zu meinem Vater überhaupt nicht mehr. Ist der Vater damals angezeigt worden? Ja, also ich habe das nicht so genau mitbekommen, weil ich ja noch sehr klein war, wie gesagt. Und ich weiß auch nicht, wo er wohnt jetzt. Er war vorm Gericht, das weiß ich. Aber was da jetzt rausgekommen ist, weiß ich nicht. Ne? Mhm. Also irgendwie anzeigemäßig oder ob er irgendwie jetzt im Knast ist, weiß ich nicht. Mhm. Ne? Jetzt bist du heute 19 und rufst mich an und erzählst mir diese Geschichte. Ja. Was ist genau der Hintergrund, weil dich das nach wie vor sehr beschäftigt? Ja, sehr, sehr doll sogar, weil ich sitze ja auch manchmal in der Ecke und heule mich hier aus. Mhm. Weil das früher, muss ich auch ehrlich sagen, ich habe auch mehr, 2 Anzeigen wegen Körperverletzung. Weil ich in den Einrichtungen sehr viel Scheiße gebaut habe. Mhm, mh. Na, deswegen bin ich auch zur nächsten und zur nächsten und zur nächsten gekommen. Ja. Und mein Vater hat mich ja früher auch geschlagen, habe ich noch gar nicht erzählt. Ach, das kam auch noch hinzu. Ja, also gewürgt zum Beispiel, ich bin von der Schule gekommen, ich habe mich ein bisschen verspätet und dann meinte er mich gleich zu würgen. Mhm. Na, und meine Mutter konnte auch nichts machen, weil mein Vater hat ja auch früher Drogen genommen und der hat meiner Mutter eine Droge in den Mund gesteckt und da hat sie fast dran gestorben. Jetzt bist du ein Jahr aus dem Heim raus, du bist jetzt 19 Jahre. Wie lebst du denn heute? Ja, ich habe eine Einzimmerwohnung hier in Glücksburg an der Ostsee, das ist in Schleswig-Holstein, ganz oben im Norden, ist ganz schön hier. Ja. Ja, arbeitsmäßig gehe ich in die Musiker Werkstätten, das ist so eine Werkstatt für beeinträchtige, also psychisch krank oder für ein bisschen Behinderte. Na gut, aber du bist da eingebunden und hast deinen festen Arbeitsrhythmus da. Genau, richtig. Und morgens um 6 aufstehen und dann bis 16 Uhr arbeiten. Oh, morgens um 6 aufstehen und dann unterhalten wir beide uns gerade noch. Dann bist du aber müde morgen. Das ist das Problem, ja, aber ich kann nicht schlafen. Ja, aber so mit der Wohnung so, das schaffst du alles alleine zu regeln? Nein, gar nicht, nein. Also ich habe mit meinem Großvater beim Amtsgericht hier einen gesetzlichen Betreuer beantragt, weil ich kann das auch nicht. Ich bin, wie gesagt, auch noch ein bisschen belastet und auch traumatisch wegen früher. Was gelingt denn so in der Wohnung nicht? Was schaffst du nicht in der Wohnung? Alles. Also zum Beispiel, ich bin zu faul, ehrlich gesagt, den Müll rauszubringen. Zum Beispiel, ich bestell lieber irgendwo bei Pizzastation oder irgendwo. Mhm. Dann setze ich mich hier faul hin und gucke Fernsehen. Das ist irgendwie so eine psychische Einschränkung, die ich nicht kontrollieren kann. Ne? Also die ganz normalen, einfachen Sachen, putzen, aufräumen, einkaufen und sowas, das geht nicht? Nee, überhaupt nicht. Das heißt, das wäre schon gut, wenn du da jemanden hättest oder wenn du vielleicht sogar in der WG wohnen würdest, mit anderen zusammen, wäre das noch besser. Genau, das ist nämlich schwierig, weil, wie gesagt, ich bin ja in so vielen Einrichtungen gewesen und die meisten haben mich ja auch rausgeschmissen. Ne? Hast du denn, hast es ja jetzt schon sehr klar angedeutet, wie sehr dich das im Nachhinein und nachhaltig noch beeindruckt und beeinflusst, das, was damals passiert ist. Warst du denn mal in einer richtigen psychotherapeutischen, psychiatrischen Behandlung? Also ich war in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Schleswig. Mhm. Da war ich mehrmals, aber so jetzt irgendwie Therapeuten hatte ich gar nicht gehabt. Nur ganz kurz mal zum Vorstellungsgespräch, aber da bin ich auch nicht geblieben. Das wundert mich jetzt wirklich sehr, muss ich sagen. Du warst in Einrichtungen bis vor einem Jahr. Die Leiter und die Betreuer in diesen Einrichtungen wussten doch von deiner Geschichte, von deiner Vergangenheit. Also nicht alle, aber der Gruppenleiter wusste es. Gruppenleiter wusste es. Dann wäre es eigentlich seine Aufgabe gewesen, dass er das organisiert, dass du in eine ordentliche Therapie kommst, weil dir nur so geholfen werden kann, glaube ich. Normalerweise schon, ja. Also früher, als ich da noch klein war, so 10, 11, habe ich auch eine Therapie gemacht. Ja gut, das ist lange her. Genau, aber jetzt mit 15, 16, 17, 18 habe ich überhaupt keine Therapie gemacht. Ja, hat mich auch keiner drum gekümmert. So, und Fakt ist, dir geht es nicht gut. Du kriegst dein Leben nicht richtig auf die Reihe. Das heißt, das kann man ja an allen 5 Fingern abzählen, da muss was geschehen, da muss was passieren. Auf jeden Fall, ja. Wir überlegen jetzt mal, Marc, was wir dir von hier aus, das ist ein bisschen weit weg, aber wir versuchen mal, was wir dir von hier aus vorschlagen können. Ich habe im Hintergrund, das weißt du vielleicht nicht, wenn du uns nicht immer verfolgst, immer einen Diplompsychologen noch dabei. Genau, das weiß ich. Das weißt du noch. Der wird dich jetzt gleich mal zurückrufen und dann könnt ihr gemeinsam beraten, was man bei euch in der Gegend machen könnte und welche Therapieform für dich auch die beste wäre mit deiner Geschichte. Ah, das wäre schön, ja. Das machen wir jetzt so, Marc. Da bitte ich dich aufzulegen und dann wirst du von uns gleich zurückgerufen. Okay, vielen, vielen Dank, Domian. Sehr, sehr gerne und alles Gute und viel Glück wünsche ich dir. Danke, schönen Abend dir noch. Tschüss, danke schön. Mach's gut, tschüss. Ciao. Hier ist Thorsten. Thorsten ist 45. Guten Morgen, Thorsten. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Thorsten. Um was geht's Domian, bei dir? Es geht um das Thema von gestern Abend, Feuer. Ja. Ich habe Pfingsten 2009 bei einem Wohnhausbrand, verursacht durch eine Himmelslaterne, meinen Sohn verloren. Mhm. Ich bin heute Abend spazieren gewesen und habe auch wieder gesehen, wie so eine Laterne steigen gelassen wurde. Was ist genau eine Himmelslaterne? Sind das diese aus Papier, diese Laternchen, richtig, die so hochgehen? Ah, ja. Diese Lampions. Erzähl doch mal, was damals genau passiert ist, 2009. Ich bin kurz aus dem Haus, habe noch was kaufen wollen. Wir wollten den nächsten Tag zu einem Sanitätsdienst. Ich bin Rettungsassistent gewesen. Ach so, du bist sogar Rettungsassistent. Und bin aber seitdem arbeitslos. Ich habe einen Stellenwechsel in Aussicht. Dann ist das geschehen und bei meinen Bewerbungen heute kommen auch öfters so die Aussagen nach dem Motto, wir wissen nicht, ob sie in der Stresssituation mit Feuer noch zurechtkommen. Erzähl doch mal, was damals genau passiert ist. Zwei Straßen oberhalb hat jemand von einem Balkon Himmelslaterne steigen lassen, die sich gesenkt hat. Dann hat er Angst gekriegt, dass der Blumenbeet anfängt zu brennen. Wer hat Angst gekriegt? Der die angezündet hat. Ja. Die ist also auf dem Blumenbeet dann runtergegangen. Anstatt in die Luft ist sie runtergegangen. In der Zeit, wo der runtergerannt ist, ist die Laterne aufgestiegen. Eine Nachbarin hat das gesehen und ist auf einen Wintergarten gefallen. Auf einen Wintergarten? auf dem Wintergarten drauf, ja, auf dem Dach. Und diese Himmelslaternen entwickeln eine enorme Hitze. Mhm. So zwischen 800 und 1000 Grad kann dieser Paraffinöl getränkte Wachsstein entwickeln. Mhm. Hat dann durch dieses Plastikdach sich durchgefressen und ist in den Strandkorb gefallen. Wo war denn dein Sohn? Mein Sohn war zu Hause im Bett. Und dieser Wintergarten war in der Nähe von... Wintergarten ist ein Anbau an einem Haus. An eurem Haus? An einem Mietshaus, wo ich gewohnt habe. Ah, aber der Wintergarten gehörte nicht zu eurer Wohnung? Nein, der war da drunter. Mhm. Ah ja, okay. Mhm. Und dann hat er sich durchgefressen, dieser Paraffinöl getränkte Wachsstein, und ist in den Strandkorb reingefallen, der in dem Wintergarten stand. Und das ganze Wohnhaus hat angefangen zu brennen, ist auch abgerissen worden, ist ein 7-Familienhaus gewesen. Wie viele Menschen haben den Tod gefunden? Dominik. Dein Sohn. Mhm. Ja, du warst währenddessen unterwegs. Ich war kurz weg. Und deine Frau? Oder deine Partnerin? Ich bin getrennt lebend. Achso, du warst alleinerziehend. Ja. Du hast den Junge war bei mir zu Besuch. Mal kurz allein gelassen, weil du was erledigen wolltest, und kommst zurück. Versorgung holen, weil ich den nächsten Tag mit ihm zu einem Sanitätsdienst wollte, ja. Und dann kommst du zurück. Was siehst du, als du zurückkommst? Dann wollte ich nach Hause, dann wurde ich umgeleitet. Dann habe ich aus taktischen Gründen gedacht, fährst du nicht da, wegen Feuerwehrfahrzeugen und so weiter. Bin noch einmal umgeleitet worden und habe dann gedacht, dann fährst du auf einem Lebensmittelparkplatz, also auf dem Parkplatz vom Lebensmittelladen, guckst nach dem Jungen, und die Polizei hatte mir vorher eine andere Straße gesagt, wo das ist, eine Nachbarstraße, wo die mich umgeleitet haben, und ich fahre auf den Parkplatz und sehe, dass unser Haus brennt. Und in dem Moment, wo ich über die Brücke gelaufen bin, ist dann auch meine Vermieterin kollabiert. Konntest du denn noch in das Haus rein? Nein. Ich wollte ins Haus rein, ich bin aber nicht mehr reingelassen worden. Obwohl du Rettungsassistent bist? Ja, das Haus brannte in voller Ausdehnung und da war auch ein Holztreppenhaus. Mhm. Und da bestand keine Möglichkeit. Hast du gesehen, als man den Jungen rausgeholt hat? Nein, der ist über eine Feuerwehrleiter geborgen worden. Und mich haben sie auf Seite genommen. Ich habe die ganze Zeit 4,5 Stunden gehofft, dass er im Schreck rausgerannt ist. Hm. Aber dann war es endgültig. Er war in dem Haus verstorben, nicht verbrannt. Sondern durch die Rauch. Durch die Rauchgase erstickt, jawohl. Und er war sofort dann tot. Das heißt, als man ihn noch herausgeholt hat, war er schon tot. Der ist nach 4,5 Stunden erst rausgeholt worden. Nach 4,5 Stunden erst? Also 4,5 Stunden war Hoffen und Bangen. War das nicht eher möglich, reinzukommen in die Wohnung? Nein. Also da machst du den Feuerwehrleuten keine Vorwürfe? Absolut nicht. Die haben das Beste getan, was sie tun konnten. Man kennt sich auch, oder man hat sich auch gekannt. Das war auch für die eine sehr große Stresssituation in dem Moment, von den Bekannten zu wissen, da ist das Kind drinne. Genauso auch vom Roten Kreuz, die Rettungsdienstkräfte oder von den Maltesern, die auch da waren. Machst du dir Vorwürfe, dass du ihn alleine gelassen hast? Ich mache mir Vorwürfe, dass ich ihn alleine gelassen habe, ja. Ich mache aber auch den Verursacher bzw. den Gerichten Vorwürfe. Der Verursacher ist, wie gesagt, ermittelt worden. Ja, also der Mann, der die Laterne hat steigen lassen? Richtig. Und was ist daraus geworden aus dieser Gerichtsverhandlung? Der hat 100 Sozialstunden gekriegt. 100 Sozialstunden? Hat dieser Mensch mal das Gespräch gesucht bei dir? Kurz vor der Verhandlung hatte er probiert, über Internet mit mir Kontakt aufzunehmen, wie leid es ihm täte, und er wollte mal an das Grab von dem Jungen und so weiter. Und das ist für mich eine ganz klare Schutzbehauptung gewesen für Gerichte, um glimpflich davon zu kommen. Hast du darauf reagiert? Nein. Weil da waren 1,5 Jahre zwischen, da brauche ich nicht mehr reagieren. Kanntest du diesen Menschen eigentlich vom Sehen? Vom Sehen her, und die Mutter lief auch öfters an dem Haus vorbei, ja. Du sagst gerade, du machst dir etwas Vorwürfe, dass du ihn hast alleine gelassen. Andererseits, weil der Junge 7 Jahre alt, da kann man ja auch schon da kann man ja sogar schon mal ein Kind alleine lassen, wenn man mal irgendwas besorgen will. Eigentlich ist das ja ein normaler Vorgang. Er hat tief und fest geschlafen und er wurde nicht wach. Und ich habe ihn das erste Mal alleine gelassen. Und jeder, der uns kannte, der kannte uns nur zusammen. Und da das Auto nicht stand, sind die auch alle von ausgegangen, wir sind nicht zu Hause. Ach so. Du hast ihn das allererste Mal in eurem Leben alleine gelassen? Ja. Ich finde das so unermesslich, was du erzählst. Das ist für uns, die wir das nicht erlebt haben, nicht nachvollziehbar, was du für einen Schmerz erduldet haben musst und immer noch erduldest. Wie kann man leben nach so einem Unglück? Ich kämpfe für dieses Himmelslaternenverbot. Mhm. Die sind ja auch verboten gewesen, nur jetzt, dieses Jahr, der Erlass ist nur 5 Jahre gültig. Ach siehst du, das weiß ich auch nicht. Die sind nur 5 Jahre lang verboten. Das heißt, die sind jetzt wieder erlaubt? Ab Juli, wenn die Politiker, wie sie so oft tun, auch mal anfangen zu schlafen, ist dieser Erlass erloschen. Das heißt, du bist ja jetzt aktiv in eine Initiative und... Ich habe selber dafür damals gekämpft und für mich geht jetzt dieser Kampf wieder los. Mhm. Nur, ich als Kleiner schieße gegen ganz Große. Wir sind auch eine nur sehr kleine Sendung, aber immerhin ist es schon mal gut, dass du es hier erzählst. Ich zum Beispiel wusste das nicht und so geht es sicher vielen Zuschauern und Zuhörern auch, dass dieses Verbot jetzt ausläuft und dass das wieder neu initiiert werden muss. Ich habe probiert, eine Petition zu starten. Mhm. Die ist dann vom Petitionsausschuss abgelehnt worden mit der Begründung, eine Himmelslaterne wäre ein unbemanntes Fluchobjekt, was einem Spielzeug gleichzusetzen wäre. Mhm. Dieses Spielzeug hat nur dein Kind getötet. Genau so sieht's aus. Mhm. Thorsten, ich würde dich gerne noch was fragen zu der Mutter des Kindes. Du warst alleinerziehend. Gab es Kontakt früher? Nein, ich war nicht. Wir hatten zusammen Sorgerecht. Ach so. Kontakt gab es zu meiner Ex-Frau. Wie hat die Ex-Frau reagiert auf das Unglück? Wie hat sie reagiert, wo ich sie benachrichtigt habe, hat sie gefragt, wieso bist du hier und der Junge nicht? Was eine berechtigte Frage war. Und danach haben wir alles zusammen gemacht. Ach so, das heißt, sie hat dir nicht hinterher große Schuldvorwürfe gemacht? Nein. Nur der erste Satz war hart. Der ist aber auch verständlich. Mhm. Jetzt hast du Was mich jetzt, sage ich mal so, richtig belastet, ist, wenn man Bewerbungen in den öffentlichen Dienst reinschreibt, man wird zu Vorstellungsgesprächen geladen. Ich stehe zu meinem verstorbenen Jungen. Mhm. Ich habe 2 Kinder, ich habe auch noch eine Tochter. Mhm. Die aber an dem Tag nicht in der Wohnung war. Nein, die war bei der Mutter. Ist das Kind älter? Die ist älter. Ja. Mhm. Ich stehe zu meinen 2 Kindern. So, und für mich gehört in den Lebenslauf rein 2 Kinder. Mhm. Eine Tochter lebt und der Junge lebt im Herzen weiter. Und das auch jeden Tag. Was haben die Behörden, bei denen du dich bewirbst, was haben die daran auszusetzen? Ja, es ist teilweise bei Gesprächen, die man ja, wenn man ein Einstellungsgespräch hat, wurde dann auch hinterfragt. Ach, ich verstehe, weil du wieder in deinen Beruf möchtest und die trauen dir das nicht zu, dass du in extremen Situationen... Richtig. Ich verstehe. Und du würdest wieder gerne in deinen Beruf hineingehen? Ich würde gerne wieder feste in den Beruf rein. Ich fahre auch ehrenamtlich weiterhin Rettungsdienst. Mhm. Auch zu Feuereinsätzen. Mhm. Wie ist das für dich, wenn du zu einem Feuereinsatz fährst? Wenn ich selber merken würde, ich könnte es nicht und ich würde nicht funktionieren, wäre ich konsequent und würde sagen, das Thema Rettungsdienst hat sich für mich erledigt. Vielleicht bist du ja ein noch viel besserer Rettungsassistent durch deine persönliche Erfahrung. Weißt du, genauso wurde gesagt mit Psychologen und so weiter. Ich habe das abgelehnt, weil ich gesagt habe, was will mir ein Psychologe sagen? Mhm. Ich akzeptiere einen Psychologen, der selber ein Kind verloren hat. Mhm. Weil aus Büchern habe ich selber Krankheitsbilder und alles vieles gelernt und in meinem Beruf aber auch gesehen, wie unterschiedlich Leute darunter leiden können. Thorsten, gestatte mir noch eine persönliche Frage. Die Sendung ist gleich vorbei. Nach diesem Unglück, wie lange warst du außerstande, überhaupt irgendwie was zu tun? Wie lange standst du vollkommen unter Schock? Ja, ich habe, ich sag mal, bevor man an für sich wieder richtig klar anfangen kann zu denken, ein Vierteljahr. Ein Vierteljahr. Mhm. Ja, und wie gesagt, es ist verdammt schwer. Aber